gerne lief. Für all die Bücher, die du liest. Hab dich gerne lieb im Bett, wenn im Bett du bei mir liegst. Du bist der Punkt, auf dem I meiner Finsternis. Du der Punkt, auf jedem I in meinem Dasein bist. Hab dich gerne lieb für all den Unsinn, den du sagst. Hab dich gerne lieb, auch wenn du mich so gerne ärgern magst. Du bist der Punkt, auf dem I meiner Finsternis. Du der Punkt, auf jedem I in meinem Dasein bist. Hab dich gerne lieb, auch wenn du zu spät kommst und lächelst dann. Lilly, nicht Regen war's, nein, nein, Mann. Hab ich gern Lilly, auch wenn jeden Donnerstag, ich hab dich nie. Lilly, Lilly, Lilly. Hab ich gern Lilly, doch dieses Leben find ich mies. Zwischen Stille und Versäumnis warte ich aufs Paradies. Du bist das I in meinem Heim und meiner Heimat nicht. Du bist das I, wie man den Liebling, doch den Feind auch spricht. Hab dich gern Lilly, auch wenn du zu spät kommst und lächelst dann. Lilly, nicht Regen war's, nein, nein, Mann. Hab dich gern, Lilly, auch wenn du ja zu mir allein sagst nie. Lilly, Lilly, Lilly. Hab dich gern, Lilly, wenn du nachts um zwei nur siehst. Hab dich gern, Lilly, im Bett, wenn im Bett du bei mir liegst. Du bist das I in Bedürfnis und Begierde mir. Und darum bleib ich hier, Lilly, bleib ich bei dir, Lilly.